Internet of Things. Industrie 2.0, Roboter, Smart Devices, Smart Homes und Co. Problembeschreibung. Wenn man in Zukunft von Teilhabe spricht, wird es nicht nur um Menschen, sondern auch um Roboter, Tiere und Maschinen gehen. Neben Fragen, ob eine Maschine Rechte hat, ob man durch eine Maschine ermordet werden kann oder was eine Maschine rechtlich eigentlich alles darf oder nicht, stellt sich auch die Frage, wie der Zugang zu anderen Möglichkeiten für solche Maschinen geregelt werden soll. Vor allem, wenn diese als unabhängig oder sogar als DAO strukturiert sind, fragt man sich, gibt es nun Maschinendiskriminierung oder gibt sie es nicht? Welche Zugänge stehen Robotern und Maschinen zu? Im Großen und Ganzen spricht man hier vom sogenannten Internet of Things, IoT. Es geht um das Prinzip, dass in Zukunft nicht nur dein Laptop oder Handy mit dem Internet verbunden ist, sondern so ziemlich jedes Gerät. Über den Zugang zum Internet wird die Kommunikation zwischen den einzelnen Geräten möglich. Ein Toaster wird also zum Beispiel sein Toastbrot selbst bei Amazon Fresh bestellen können. Die Toilette erkennt, wenn das Klopapier zur Neige geht, überprüft dann mit Hilfe eines smarten Regals, ob dort noch ein Vorrat vorhanden ist und bestellt welches nach, falls dieser ebenfalls aufgebraucht ist. Wenn diese IoT-Devices immer mehr Möglichkeiten haben, stellt sich die folgende berechtigte Frage. Kann man ihnen vertrauen? Und falls ja, wie kann das geschehen? Die Lösungserklärung. Dass solche IoT-Devices vermehrt auftauchen werden, steht außer Frage. So ziemlich jeder große Konzern, der Haushaltsgeräte, Fahrzeuge oder andere Produkte erzeugt, forscht und arbeitet daran. Gemeinsam mit anderen Blockchain-Anwendungen könnten diese IoT-Devices untereinander ein dezentrales Netzwerk aufbauen, bei dem keine einzelne Person oder Organisation die Kontrolle innehat, sondern alle Geräte gemeinsam. Dies würde auch die Gefahr eines Hacks deutlich reduzieren, Vertrauen erhöhen und somit einen Mehrwert für alle erzeugen. Die Herausforderungen. Wenn jedoch niemand die Kontrolle über etwas hat, hat auch niemand die Verantwortung. Diese Herausforderung haben wir schon öfter angesprochen. Bei IoT-Anwendungen könnte es dramatische Folgen haben, wenn niemand bei einem Fehler an einer Maschine eingreifen kann. Was wäre zum Beispiel, wenn ein Kühlschrank plötzlich anfinge, seinen Besitzer zu erpressen und mit Absicht etwas kaufen würde, wogegen dieser allergisch ist? In solchen Fällen führt Dezentralität genau zum Gegenteil des Gewünschten. Dass IoT-Devices über eine Blockchain miteinander vernetzbar wären, darüber sind sich alle einig. Die Herausforderungen liegen eher in den potenziellen Konsequenzen. Immer wieder gibt es ein paar lustige Fehltritte im noch jungen Bereich der Blockchain. Einen davon habe ich bis zum Schluss für dich aufbewahrt. Eine Firma, welche einen sogenannten smarten Thermostat entwickelt, wollte diesen durch Dezentralisierung so gestalten, dass ihn niemand manipulieren kann, nicht einmal die Firma selbst. Ein Nutzer muss sich also wirklich korrekt bei dem Thermostat verifizieren und diesen manuell einstellen, damit dieser danach die Haustemperatur sauber reguliert. Diese ganzen Regeln wurden vorab einprogrammiert. Doch dabei wurde übersehen, dass es einen potenziellen Hackangriff auf das Thermostatsystem geben könnte. Der Bug bzw. das Feature wurden ausgenutzt. Ein Erpresser stellte den Thermostat so ein, dass es sich jede Stunde um 1 Grad erhöhte, bis der Hausbesitzer eine 5-stellige Summe als Lösegeld an eine Kryptoadresse zahlte. Niemand konnte diesen Hack umgehen, was wiederum sowohl die Vor- als auch die Nachteile des dezentralen Systems unterstreicht. Die Hausbesitzer wurden also nach und nach vom Temperaturregelungssystem gegrillt und die einzige Lösung bestand darin, mit einem Hammer die Thermostaten zu zerstören. Diese Anekdote erzähle ich dir deshalb so gern, weil ich gerade in den teilweise euphorischen Bereichen der Blockchain immer ein wenig zur Vorsicht mahnen möchte und aufzeigen will, dass eben noch nicht alle Probleme gelöst sind. Alternativmöglichkeiten. Nicht nur aus dem zuvor genannten Grund bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob IoT wirklich eine Blockchain bräuchte. Erstens können die Kommunikationssysteme zentral organisiert werden. Und zweitens bin ich mir nicht ganz sicher, ob eine einzige Blockchain alle Geräte miteinander verbinden kann. Eventuell sind unterschiedliche Systeme erforderlich, welche miteinander kommunizieren. Solche Systeme werden dann wahrscheinlich von den Geräteherstellern selbst entwickelt und nicht von einem einzigen Plattformbetreiber, der alles zu lösen versucht. Sicherlich sehe ich hier Potenzial von Blockchain-Lösungen. Ich sehe aber auch sehr gute Alternativen dazu. Wie bei den anderen Blockchain-Anwendungen auch, glaube ich eher an klare, spezifische Umsetzungen als an die eierlegende Wollmilchsau, welche alles können soll. Ein paar Praxisbeispiele. Ich gehe davon aus, dass in Zukunft Häuser zu Smart Homes, normale Geräte zu Smart Devices und viele andere Roboter zu IoT zusammengefasst werden, um miteinander zu kommunizieren. Auch wenn hochinnovative Firmen an einer dezentralen Lösung forschen, glaube ich trotzdem, dass die meisten der Abläufe noch länger zentral bleiben werden. Mit den Schlagworten Internet of Things und Blockchain lässt sich jedoch heute tolles Marketing machen. Aber oft steckt nicht viel dahinter. Nichtsdestotrotz werden dezentrale Systeme auch hier ihre Nischen finden und zu einer relevanten Anwendung gelangen.